Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Eintrag. Ich glaube, das müsste der dritte sein von den Legenden-ZA-Tagebüchern. Es ist wirklich super viel passiert und irgendwie fühlt sich das nicht an, als ob es der dritte Eintrag, also der dritte reguläre Story im Spiel-Eintrag ist hier für uns im Tagebuch, sondern als ob es schon der sechste oder so wäre, mindestens. Es ist wirklich viel passiert und ich habe das Gefühl, es ist noch nie in einem Tagebuch so viel passiert, respektive in einem Spiel auf so kurzer Zeit so viel passiert wie in Legenden-ZA, auch gerade wie gesagt im Vergleich zu Kamsin Purpur, zu Legenden Arceus. Es ist wirklich sehr, sehr viel Exposé, sehr, sehr viel Fülle. Für euch zur Verortung, wir sind jetzt auf Rang, also von Rang Y auf Rang X gewandelt. Ja, da haben wir quasi das Spiel jetzt beendet, inmitten einer Cutscene. Ne? Also ich bin davon ausgegangen, dass das ein guter Punkt zum Speichern wäre, nachdem man dann schlafen gegangen ist, aufgewacht ist, sich vom fürchterlichen Wecker, der nicht der Nintendo Alamo ist, geweckt wurde, sondern dann entsprechend aufgestanden ist. Aber da hat mich das Spiel eines Besseren belehrt. Es gibt eine Cutscene, deswegen mitten in der Cutscene nach dem Aufstehen, da sind wir jetzt gerade. Doch wo haben wir angefangen, um diese ganze Fülle irgendwie auf die Kette zu bekommen? Wo hat das Ganze begonnen? Hilf mir und meinem alten Männergehirn mal auf die Sprünge. Wo waren wir? Ich würde sagen, liebes Tagebuch, ich hatte ein paar ereignisreiche Tage hinter mir und habe ganz viele neue Leute kennengelernt, deren Namen ich mir alle nicht merken kann. Jedenfalls ist jetzt ein neuer Morgen und ich hoffe, der heutige Tag wird etwas ruhiger. Also wir starten halt an einem Morgen oder der Morgen nach dem letzten Tag. Wer hätte es gedacht? Der Morgen nach dem letzten Tag. Ey, ohne Scheiß, wär das hier eine normale Miauzgenau-Episode, wäre das ein perfekter Folgentitel, so ein typischer Miauzgenau-Folgentitel. Der Morgen nach dem letzten Tag. Jedenfalls sitzen unser Sidekick und Kaylin unten in der Lobby. Genau, und wir erfahren, dass Doro beim Tanztraining ist und unser Sidekick, also Alton in meinem Fall, fragt uns, ob wir mitkommen wollen, und zwar zum Prismaturm, der ja quasi allgegenwärtig ist in Illumina City. Da steht ja direkt in der Mitte der Stadt und alles andere ist so drumherum gebaut. Und da hatte ich dann auch schon voll Bock drauf, den Turm da zu sehen, ein bisschen mehr die Stadt zu erkunden. Bevor es losgeht, und das hatten wir das letzte Mal, glaube ich, auch schon, aber ich weiß nicht, ob wir es so erwähnt hatten, AZ, der machte mal so ein paar Bemerkungen. In dem Fall war es jetzt, einst wachte der Turm über die Stadt, ob er dies heute noch tut. Es ist also, er ist ganz generell sehr mysteriös. Ich glaube, das war er auch schon immer und das ist er auch immer noch. Ja, ja, also aber diese ganzen Äußerungen jetzt hier in dem Spiel, die fallen auch insofern auf, dass es so ein bisschen das Gefühl gibt, als ob AZ davon überzeugt wäre, als ob hier in der Stadt irgendwas ganz fundamental nicht stimmt in der Synergie zwischen Pokémon und Menschen. Da bekommen wir auch noch später konkrete Hinweise zu, die ich auch selbst nicht erwartet hätte. Also da war ich auch sehr überrascht bei einigen NPCs, denen wir dann später noch begegnen, wo wir dann konkret, das kann ich schon mal sagen, wo wir dann konkret Aussagen bekommen, dass nicht alle Leute in dieser Stadt diesen Sektoren, Pokémon-Sektoren, Wildsektoren-Plan so feiern, wie es der Bürgermeister und seine Schergen scheinbar mit der Stadt irgendwie tun. Ja, da bin ich auch irgendwie nicht ganz so überzeugt von, muss ich gestehen, aber ich denke, wir müssen das erstmal auf uns zukommen lassen und mal gucken, was die ganze Lore hier für uns bereithält. Jedenfalls fangen wir jetzt mit Hauptmission Nummer 5 an, die Stadt zu Füßen des Prismaturms. Es geht dann raus vors Hotel und dort treffen wir auf drei, wie ich finde, ganz witzig gekleidete Männer, die so nach Bauarbeiter aussehen. Das stellt sich auch heraus, dass die von einer Baufirma sind. Der kleine alte Mann mit diesem witzigen, bauschigen Bart heißt Tarragon, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Es geht so ein bisschen in der Diskussion darum, dass Alton ja Werbevideos drehen möchte, damit das Hotel mehr Gäste bekommt, und er sowas sagt wie, könnt ihr nicht Canary fragen oder Canary oder wie auch immer sie ausgesprochen wird, dass sie ein paar professionelle Videos auf die Beine stellt und wir so, hä, wer ist das? Witzigerweise haben die zwei anderen Typen, die da noch mit dabei sind, so Shirts an, wo so ein Mädel irgendwie drauf zu sein scheint. Das sieht man nicht ganz, weil sie so die Arme verkreuzt haben oder verschränkt haben vor der Brust. Und ja, warum auch immer, kriegen wir von dem Typen dann noch so ein Goodie, das ist so ein roter Canary-Anhänger, die Teile sollen irgendwie Glücksbringer sein, aber ob das nur was dran ist, keine Ahnung. Ja, generell so diese ganze Ästhetik erinnerte mich so ein bisschen an Enigmara aus, oh Gott, wie hieß das? Fermanca City, genau, bei Karmesin und Purpur. Also auch so ein bisschen, keine Ahnung, ne Merch und so. Ich gehe mal davon aus, dass Canary eine Influencerin ist oder Influencer, je nachdem. Aber auch interessant, dass so, ja, Bauarbeiter, random Bauarbeiter und hier, keine Ahnung, der Zwergenfürst vom Dienst, da die großen Fans sind. Ich bin generell gespannt und es wirkt so ein bisschen, als ob sich da noch eine größere Lore auftut oder eine größere Backstory auftut. Kannst du den Namen der Baumfirma aussprechen? Racine. Ich weiß. Ja. Ich weiß, wir nennen die Baufirma einfach Rosin. Frank Rosins Baufirma. Nicht nur Rosins Restaurants sind gesichert, sondern auch Rosins Illumina City. Das finde ich gut. Rosins Baufirma. Frank Rosin. Jedenfalls kriegen wir noch die Info, dass ja in der ganzen Stadt so Baugerüste stehen, weil ja irgendwie dieses Umgestalten der Stadt oder so vorangehen muss oder irgendwie sowas. Jedenfalls kriegen wir halt die Mitteilung von diesem Tarragon, dass man bunte Schrauben sammeln kann, für die man sich dann irgendwo Belohnungen holen kann. Genau, eine habe ich in der ganzen Zeit jetzt auch schon gefunden. Mir ist aber aufgefallen, dass man nicht überall hinkommt auf den Gerüsten. Also die sind halt teilweise einfach viel zu hoch und man kann ja nicht springen als Charakter oder so. Bei manchen Stellen macht sie es automatisch. Bei dem ein Gerüst hat sie es jetzt bei mir nicht gemacht, also mein Charakter. Deswegen bin ich gespannt, was da noch kommt, ob man entweder selber noch irgendwelche Skills lernt, wie Springen oder höhere Sprünge oder ob man irgendwelche Items dafür braucht oder ob die Pokémon einem dabei helfen. Aber bisher kam da noch nichts weiter. Ja, generell ist es auch fraglich, inwieweit. Also in keinem Pokémon-Spiel konnte man wirklich so in dieser Form springen und ich finde das auch, ich fand das ja auch bei Legenden Arceus sehr, sehr sträflich. Ja, also, ne, und gerade als Legenden ZA, was sich ja auch spielmechanisch an Legenden Arceus orientiert, finde ich das genauso schade. Danach haben wir diese, wir sind ja schon in dem, ich weiß gar nicht, ob wir das im Tagebuch gesagt hatten, aber wir sind ja auch schon vorher diesem komischen kristallinen Gebilde begegnet, was da neben dem Hotel diese eine Leiter blockiert hat. Und diese Kristalle, die hat man ja auch in den Trailern und so weiter gesehen gehabt. Diese Megasteine, da wurde ja auch generell in der Community, im Fandom sehr, sehr stark und hitzig diskutiert, weil Mega-Entwicklung und so. Und das bisher einzige, also bis vor Legenden ZA einzige Carlos-Pokémon, Generation 6-Pokémon, was eine Mega-Entwicklung hat, ist Diancie. Und diese Kristalle erinnern so ein bisschen an Diancie. Ob es da irgendwie eine Verbindung gibt. Bisher wurde da überhaupt gar nichts gesagt, dass es da irgendwie eine Verbindung zu dem Pokémon Diancie gäbe. Wobei ich meine, dass irgendwo im Hintergrund tatsächlich ich schon mal Werbung für das Pokémon Diancie gesehen hatte, was dann irgendwie als so ein Bild in einem Museum angepriesen wurde. Irgendwo im Hintergrund. Ne? Wir sind ja in der Stadt, wir haben ganz viel Werbung, ganz viele Transparente, die hoch und runter gehen und so weiter und digitale Werbung, Bildschirme. Und irgendwo habe ich ein Bild von Diancie gesehen, was irgendwie so in einem Museumsrahmen angezeigt wurde. Wahrscheinlich irgendeine Werbung für irgendein Museum. Von daher mal gucken, ob wir da noch eine Story-Anbindung zu Diancie bekommen, was die Megasteine angeht. Jedenfalls können wir die jetzt auch ganz genauso wie die wie Zertrümmerer-Steine zuvor halt auch mit Zertrümmerer platt machen. Ja, was ist dann das Nächste? Was passiert dann als Nächstes? Ich scroll hier gerade auch über meine Screenshots, die ich habe. Aber ich glaube, der nächste Punkt ist dann, dass wir genau in Richtung Prismaturm geführt werden. Genau, wir gehen aufs Dach, da wartet Althan dann schon auf uns oder eben Zita, die uns nochmal so ganz tourist-like sagen, ne, werter Gast, werter Tourist hier, der unangefochtene Highlight Illuminas, der Prismaturm. Genau, dann geht es ein bisschen weiter über die Dächer. Und wir hatten vorhin, also in der letzten Folge, die ihr gehört habt, schon drüber gesprochen, zwecks Runterspringen von Dächern. Ja. Und zwar war es ja das erste Mal so, dass wir aus dem zweiten Stock quasi einfach so runterspringen können. Wir haben krasse Beine und ultra krasse Gelenke, also Knie und Knöchel und so, die sind wahrscheinlich aus Stahl. Mhm. Dann ist es so, dass wir an einen Punkt kommen, wo, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Stöcke es waren, aber 4 oder 5, und wir dann quasi als Charakter so ankommen und unser Sidekick steht halt schon unten und wir so, bist du etwa hier runtergesprungen? Und unser Sidekick so, ja, mach mal. Und dann ist es tatsächlich so, dass wir wieder, wie in Karmesin Purpur, von unserem Rotom-Phone aufgefangen werden. Nur, dass es hier richtig benannt wird als der Landungsmodus des Smart Rotom wird bei Stürzen aus großer Höhe aktiviert. Also das ist halt der Landungsmodus. Und ich dachte mir so, okay, da frage ich mich jetzt, warum die das im letzten Spiel nicht schon benannt haben, weil es ist ja offensichtlich gewesen, dass sowas passiert. Ja, das ist halt auch die Frage, ne? Also wieder die Entwicklung, die generelle Entwicklungshistorie ist und wie weit Legenden-ZA von Karmesin Purpur befruchtet wurde und nicht andersrum, wie weiter Teams zusammengearbeitet haben. Aber es ist auf jeden Fall schön, dass das hier konkret benannt wurde. Und wie gesagt, ich meine auch, dass es in Karmesin Purpur komplett random war. Also komplett random wurde man da gerettet von seinem Rotom-Phone. Aber eben genau diese fehlende Konkretisierung, was da eigentlich genau passiert und dass das tatsächlich ein wirkliches Feature des Rotom-Phones ist, diese Benennung davon, die schiebe ich mal darauf, dass auch sehr viele andere Sachen von Karmesin und Purpur eher auf wackeligem Gerüst gebaut sind und da die Entwicklungszeit dann nicht für Details gereicht hat und eben genau so eine Sachen wie so ein Feature da benennen. Sowas fällt dann als aller niedrigste Priorität im Fall von der Entwicklung von Karmesin Purpur hinten runter. Ne? Aber ja, ich sehe schon, ne, unsere wir sind Charakteren begegnet, denen ich instinktiv aufgrund ihres Auftretens das Attribut Main Character geben würde. Wir haben einen Spot, wo uns unser Kompagnon, wo uns unser Sidekick hinführt, was so ein Foodtruck ist, direkt vor dem Prismaturm. Und dieses ganze Essen, was da in diesem Foodtruck ist, das ist auf Feuer gebrandet. Also es gibt irgendwie, keine Ahnung, was war das, ein Glutkaffee? Ein gab es da gar keine Croissants? Nee, da gab es keine Croissants. da gab es nur so, also jetzt in dem Fall, vielleicht ändert sich das irgendwie noch im Laufe des Spiels oder es gibt einfach mehrere dieser Foodtrucks oder Imbisswegen. Aber bis jetzt gab es halt nur so Kaffee-Auswahl von, ich weiß nicht genau, was der vor, habe ich das hier fotografiert? Nee, jedenfalls gab es Glut, Flammenwurf bis hin zu, was hattest du genommen? Hitzekoller. Ja, genau. Und neben dem Foodtruck steht übrigens auch ein Glurak. Natürlich wird das auch in diesem Spiel platziert. Ich finde die Charaktere aber richtig geil. Ich liebe diese Haare von der Frau vor allen Dingen. Ich möchte unbedingt in diesem Spiel, so wie bei dem Sidekick, so eine Haarfarbe haben, die so nach in den Spitzen irgendwie in eine andere Farbe geht. So, also das habe ich leider noch nicht geschafft. Das ist aber, glaube ich, tatsächlich keine Absicht von den Charakteren. Ich wittere hier eine größere, subtile Story, was Team Flair angeht. Denn wenn du dir mal das Logo von dem Foodtruck anschaust, dann ist das ein leicht gekipptes und von diesem Zickzack durchgestrichenes Team Flair-Logo. Auch wieder. Also wir begegnen hier an diesem Foodtruck ein weiteres Mal dem, also ich denke, die Mitarbeiter dieses Foodtrucks sind ehemalige Rüpel von Team Flair. Ja, die sind überall. Also ehemalige versprengte Reste von Team Flair. Und ich glaube, dass die Art und Weise, warum die Haare so auslaufen, ist, dass das die ursprüngliche Haarfarbe der Charaktere ist. Und alle Team Flair-Leute, ob männlich oder weiblich, hatten ja so rot gefärbte, so rötlich gefärbte Haare. Und ich glaube, diesen Charakteren wächst das einfach raus. Okay, das ist auch ein bisschen auf dem wackeligen Konstrukt, weil ich glaube, dass es mehr Jahre nach X und Y spielt. Aber ich glaube schon, dass das so ein bisschen der Gedanke da, also auf einer also nicht in Universe, sondern auf einer Design-Ebene, auf einer Produktionsebene der Gedanke dahinter ist. Aber dann ist ja unser Sidekick vielleicht auch so Team Flair-mäßig, weil der hat ja auch, der hat ja auch unten rote Haare und oben so, also die wie sagt man, oh Gott, der Haaransatz ist ja so blond. Ja, das glaube ich nicht. Das ist eine leicht andere Farbe bei ihm. Aber das ist mir egal. Das ist jetzt unsere Verschwörungstheorie, dass hier alles, außer die normalen Menschen in Anführungsstrichen hier in der Stadt, plus wir, die gehören alle noch zu Team Flair und die haben alle was Böses im Sinn. Ich glaube, die Story ist tatsächlich, dass diese Leute eben nichts mehr Böses im Sinn haben, aber so ein bisschen, wie soll ich sagen, für uns als Spielende bewusst platziert sind. Zum einen, um die Frage zu beantworten, was ist aus den ehemaligen Team Flair-Leuten geworden? Und die gehen jetzt allesamt verschiedenen normalen Jobs nach, wie zum Beispiel hier so Röstcafé, genau. Das finde ich spannend und ich glaube, dass das auch so ein bisschen für uns als Spielende so ein bisschen funktionieren soll, von wegen so, oh Moment mal, oh, da ist Böses im Busch und dass das so eine falsche Fährte ist, finde ich aber auf jeden Fall aus jeglicher Perspektive sehr, sehr cooles Detail. Ja, und nachdem wir dann unser Käffchen genossen haben, kommt ein ganz witziger Typ auf uns zu, der sieht erstmal ein bisschen so bullig aus und sagt sowas wie ein richtiger Fable für Imbiss, wie sagt er, ach richtig, du hattest ein Fable für Imbiss-Niveau, Alton, also der kennt unseren Sidekick, ja, er selbst ist Vincent, er ist Sekretär der Präsidentin und den muss man sich richtig genau angucken, weil erstens hat er einen richtig witzigen Bart, die Brille ist auch, ich würde sagen, passend stylisch für ihn und er hat einen Zopf. Er hat einen Zopf mit zwei quasi Zopfgummis, beziehungsweise da sitzen quasi zwei Pokémon auf seinem Kopf und zwar einmal Pam-Pam und einmal Haspiro, so als Zopfgummi. Das passt irgendwie überhaupt nicht zu diesem Charakter, also mit dem Bart und der Brille, aber es ist total witzig und ich musste erstmal dreimal hingucken. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass wir da diese Screenshots haben, weil ich kann das immer noch nicht so nachvollziehen, aber es ist halt einfach witzig. Ja, das ist ja auch einer von den Charakteren, die im Vorfeld bekannt geworden sind, beziehungsweise halt im offiziellen Marketing, halt auch durch die Trailer und so weiter angepriesen wurde. Und da ist mir der Hartzopf auch direkt aufgefallen. Aber auch vor allem ist mir die Art, wie der Bart funktioniert, aufgefallen. Denn die erinnert mich, also zum einen ist es, ist das jetzt quasi mein Pokémon-Äquivalent zu Wolverine? Zum anderen finde ich gerade im Kontext von Generation 6 diesen Bart sehr interessant, weil ich meine, Flor Delis hatte einen, also der Bart von Flor Delis, der war noch ein bisschen anders, da gehörte noch mehr zu. Und sowieso die Haarfarbe von Flor Delis war ja auch rot, aber ich finde es sehr, sehr interessant, dass wir hier einen Foodtruck haben, der ehemaligen Team Flair-Mitgliedern gehört und dann einer Person begegnen, die einen leicht ähnlichen Bart trägt und ich bin mir felsenfest sicher, bewusst so designt wurde. Dieser Charakter wurde so designt, dass er irgendwie ein Gefühl von einem Flor Delis gibt, auch mit seinem Bart halt. Und ich bin sehr gespannt, wir sind noch ganz am Anfang an der Spitze des Eisbergs, was die Story angeht. Aber ich glaube, das ist wirklich ein Rattenschwanz, was sich da auftun wird. Wir haben ja auch also alle von dieser Company, ich habe schon wieder vergessen, Quasar, genau, die haben ja auch dieses Symbol-Ding als Brosche oder so irgendwie an sich. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist ein Quasar. Das ist ein stilisierter Quasar. Das ist dieses Supernova im schwarzen Loch. Das ist halt quasi dieser Quasar, nach dem die Company benannt ist und was sie als Logo haben. Oh, okay. Wieder was klären. Bildungsauftrag erfüllt. Nee, aber finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Finde ich sehr, sehr spannend. Danach geht es ja dann weiter, dass wir uns, oh Gott, unser Sidekick jagt uns ja dann letzten Endes nochmal zu einem anderen Spot, einem sehr, sehr interessanten Spot, dass ich in einem Nintendo Switch-Spiel von Pokémon nochmal den Namen Lebel lese. Das ist wirklich, also Lebel ist ja wirklich einer der Charaktere, die am meisten totgeschwiegen wurden seit der Nintendo Switch. Ich weiß nicht, ob du dich an Good Old Lebel erinnerst. Deinen ersten Auftritt hat er in Platin gehabt und seitdem ist er dann in fast jedem Pokémon-Spiel, was darauf folgte oder in jeder Generation zumindest, irgendwie aufgetaucht oder wurde irgendwie gedroppt. Und seit Pokémon auf die Nintendo Switch gekommen ist, gab es keine Erwähnungen, keine Referenzen, keinen Auftritt von LeBell. Ne? Ich weiß noch, in Alola hatte LeBell einen richtig großen Auftritt zusammen mit Annabelle. In Omega Rubin Alpha Saphir hatte LeBell einen Auftritt, dass er sein Gedächtnis verloren hat und so weiter. Was halt auch so viele Mysterien mit sich gebracht hat. Es ist so sträflich, dass wir seitdem keinen LeBell-Auftritt mehr hatten. Und jetzt haben wir zumindest den Namen LeBell wieder hier präsent, dadurch, dass wir zum Büro von LeBell gehen. Ich glaube, wenn wir dann da ankommen, gibt es dann auch diese kleine Line, wo sich gewundert wird, ja, komischer Name, ne? Woher kommt der Name? Irgendwo später, wenn wir dann dieses Büro betreten, ja, LeBell, ne? Komischer Name. Also der Charakter scheint ja auch gar keine große aktive Rolle zu haben, obwohl er dann auch später auch noch deutlicher referenziert wird in dem Büro selbst. Aber bevor wir in dem Büro ankommen, gibt es ja auch nochmal den skurrilsten Auftritt des Jahrtausends von einer kleinen Untergruppierung. Was haben wir da? Ja, also bevor wir das besprechen, wollte ich nur noch mal sagen, dass auf diesem Weg zum Büro es endlich mal so ist, dass unser Nebencharakter, also unser Sidekick, nicht schon vorläuft und wir dann irgendwie uns selbst den Weg quasi suchen müssen, also sondern dass wir quasi zusammen, ne, also er läuft so ein bisschen vor und wenn wir so ein bisschen hinterherhinken, bleibt er halt stehen. Das finde ich ganz gut, weil ich weiß nicht, ich finde das immer blöd, wenn der Charakter dann immer weg ist und dann muss man sich da irgendwie den Weg so selber suchen. Ja, also das fand ich ganz gut. Es gibt dann auch immer die kleine, also wie so eine kleine Art Sprechblase in der linken Ecke, wo der dann irgendwas sagt. In dem Fall habe ich jetzt zum Beispiel, seit du dazugekommen bist, ist richtig Stimmung im Team und das finde ich einfach richtig niedlich so. Ne? Man hat ein bisschen mehr irgendwie Aktivität mit diesem Charakter. Und genau, jedenfalls kommen wir dann an. Und zwar ist das die nördliche Zone von Illumina City. Was wir, glaube ich, auch noch nicht gesagt haben, dass die Zonen Namen haben. Ich glaube jetzt, wenn ich das richtig auch wieder ausspreche, ich habe damit so Probleme. Zone Rouge. Jedenfalls das. Da ist dann auch wieder ein Pokémon Center quasi direkt da gegenüber. Und dann fällt uns aber auf, oder eben unserem Sidekick, dass da hinten irgendwas im Gange ist. Da ist ein Menschenauflauf und man kann dann so ein bisschen noch, also da rennt er dann wieder vor, dann kann man als Charakter dann noch so ein bisschen umherlaufen, Items einsammeln und dann kommt man eben da an und ich dachte mir so, was sind das denn für Leute mit so Kampfanzügen oder hier, wie heißt das, Karate-mäßig, so mit Gürtel und die Friese, genau, keine Ahnung, wie ich die beschreiben soll, erinnert mich irgendwie auch an verschiedene Pokémon, ich weiß bloß gerade nicht welche, aber ja, jedenfalls ist das die Gruppe namens Faust der Gerechten, und soweit ich verstanden habe, sind die gegen diese Wildniszonen. Also die sprechen sich dagegen aus, die möchten die, ja, ich sag mal, entfernt haben. Ja, und später sehen wir auch noch einen anderen Charakter, dem wir begegnen. Eine Person, die hat auch sich sehr, sehr skeptisch gegenüber diesen Zonen äußert. Also es scheint hier auch wirklich einen irgendwie gearteten, in gewissen Teilen der Bevölkerung gearteten Widerstand gegen diese Zonen zu geben. Und vor allem im Kontext dessen, was wir auch bei der stellvertretenden Direktorin erfahren haben, dass eines Tages plötzlich dann mehr und mehr und mehr Pokémon angefangen haben, in die Stadt zu kommen, aus irgendwelchen Gründen und dann notgedrungen diese Sachen gemacht werden mussten, ist das schon sinnvoll, da halt auch eben entsprechenden Widerstand in der Bevölkerung abzubilden. Ne? Weil von einem auf den anderen Tag heißt es, okay, Mensch, du jetzt in dieser Wohnung, du wohnst hier jetzt nicht mehr. Hier ist jetzt ein Pokémon-Areal. Ciao. Oder dein Laden, dein Café muss dicht machen. Ja, und das haben wir, glaube ich, nicht erwähnt, aber ganz zum Anfang im ersten Wildsektor, wo wir Datiri und so gefangen haben, da waren ja tatsächlich auch, also das war ja wirklich ein Sektor, da waren Häuser links und rechts und vor den Häusern standen aber noch so Marktstände zum Beispiel. Bei dem Wildsektor, den wir jetzt hier vor uns haben, in dieser Situation, ist es so eine Art Park. Genau, da könnte man sich theoretisch ausruhen, hinsetzen, mit seinen Pokémon spazieren gehen etc. Und ich würde schon mal etwas vorgreifen, weil es gibt nachher noch eine Aufgabe, die findet auf einem Friedhof statt. Und tatsächlich ist auch dieser Friedhof ein Wildsektor. Kann man sich natürlich erklären, weil sind ne, Geister-Pokémon irgendwo logisch. Aber wenn ich jetzt dort leben würde und auf diesem Friedhof würde einer meiner Verwandten liegen, ich weiß nicht, ob ich da so unbedingt Bock hätte, drauf zu gehen. So. Also da würde ich wahrscheinlich auch so denken, ja, blöd hier, warum ist dieser Friedhof jetzt der Wildsektor? Kann man das nicht irgendwie anders eindämmen oder die Pokémon da wegholen oder so? Also diesen Zwiespalt finde ich schon eigentlich ganz gut, dass es den so in der Story gibt. Ja, ja, der genau am Friedhof, das ist ja auch der eine Charakter, den ich jetzt angesprochen hatte oder später noch ansprechen wollte. Die eine Dame, die einem da diesen Auftrag gibt, bei der ist es halt so, dass sie halt auch eben genau aus diesen Gründen bei dem Friedhof ganz konkret sagt, oh, das ist ja aber auch ein bisschen seltsam, ne, dass jetzt hier der Friedhof dieser Wildsektor ist. Und ich finde das gut, dass das Spiel sich selbst hinterfragt. Dieses Hinterfragen steht und fällt aber mit der möglichen Auflösung dessen. Ne, weil ich gehe mal stark davon aus, dass das Spiel am Ende nicht den Turn machen wird, ey, alles, was ihr hier gemacht habt im Spiel, ist abgrundtief falsch. Diese Wildsektoren gibt es jetzt nicht mehr und Pokémon fangen ist jetzt vorbei. So. Also ich glaube nicht, dass das passieren wird, aber wird sich zeigen. Ne? Wird sich zeigen, wie dann langfristig der Umgang mit dieser Kritik ist. Ich fände es schade, wenn die Charaktere, die diese Wildsektoren kritisieren, durchweg irgendwie nur als eine Minderheit oder als totale Volldeppen dargestellt werden. Weil ich finde, das ist schon eine legitime, also wenn man sich so in dieses Universum reindenkt, schon eine legitime Kritik, dass das irgendwie schwierig ist, dass da Menschen irgendwie ihr Zuhause weggenommen wird. Besonders wenn mutmaßlich hinter dem Eindringen der Pokémon in die Stadt ein finsterer Plan von irgendjemandem steckt. Ja, da bin ich auch mal sehr gespannt. Dann sind wir ja aber schon flinken Fußes bei den Toren des Büros Lebel angekommen. Und da haben wir tatsächlich ein großes Ausrufezeichen bekommen. Aha, aha, aha. Domi hatte sich in der letzten Podcast-Folge nicht richtig an den Namen erinnern können. Jetzt weiß ich's, ne? Das kleine Psiau von Mathieu heißt Flauschi. Ja, dieser Name, der ist flauschig. Das könnte auch der Spitzname meines Pokémons sein. Flauschi, finde ich gut. Ist denn Entivier so flauschig? Nee, Entivier jetzt nicht, aber es gibt ja noch andere Pokémon, die ich gerne mag und da sind bestimmt ein paar Flauschige dabei. Im Büro gibt es dann auch viel Exposé nochmal von Mathieu. Wir haben hier viel Dialog und so weiter, aber mir ist auf jeden Fall aufgefallen und das ist ja mir auch schon in Trailern damals aufgefallen, dass dieses ganze Büro 1:1 immer noch dasselbe Büro ist, das Lebel auch benutzt hat. Also Lebel ist hier allgegenwärtig, ja, du sagst es, ne? Auch dahingehend verewigt, dass zum einen ein Bild von Lebel und dem Psiau da hängt, aber auch neben dem Bild von Lebel ist halt auch noch mir fällt der Name gerade nicht ein, Xenox oder ich weiß es gar nicht, ich butcher den Namen gerade bestimmt, aber der Team Flair Forscher, der den Anzug von Mathieu entworfen hat, der ist das. Ich hoffe mal sehr, dass wir Lebel und vielleicht auch ihn, dessen Name mir nicht einfällt, dass wir die beiden vielleicht auch noch mal in dem Spiel zu sehen bekommen. Ja, und was ich halt auch sehr interessant finde, auf beiden Bildern, bei Lebel kann ich es verstehen, aber bei ihm eben nicht, da ist halt auch das Psiau drauf. Also, weißt du, das ist irgendwie so, also es muss ja irgendwie eine Freundschaft auch zu diesem Psiau haben. Also würde ich jetzt oder gehe ich jetzt als Spieler davon aus, dass er auch irgendwie eine Freundschaft dann zu Lebel und eben auch zu Mathieu hat. Entwickelt hat. Aber auch das ist ne, viel Mutmaßen, viel Rätseln darum, was ist aus Team Flair geworden? Wir haben die Professorin, also die Direktorin, ich will sie immer Professorin nennen, die Direktorin, wir haben die Foodtruck-Leute, wir haben hier Teaser darauf, dass auch er ein geläuterter Charakter sein mag. Ich hoffe, dieses Spiel verpackt das nicht nur so durch kleine Verweise im Hintergrund, sondern thematisiert das auch offen, was da passiert. Aber genau, wir sind hier in der Detektei. Wir bekommen ein bisschen Exposé auch noch von ihr. Ne? Viel, viel Exposé. Viel exorbitant viel Exposé. Was passiert hier? Wir machen hier Aufgaben und so weiter. Ladida, ladida. Und Das hatten wir das beim letzten Mal schon erfahren oder vorletzten Mal, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Nee, da, bei der letzten Episode sozusagen, die wir aufgenommen haben, haben wir, glaube ich, aber nicht gesagt. Denn unser Sidekick, also Zita, beziehungsweise, wie heißt er nochmal, Alton, die haben Mattia nämlich einen Auftrag gegeben, und zwar um eine Person zu finden. Da wird hier auch nochmal drüber gesprochen, kurz, ob es irgendwelche News gibt. Aber es wird, also wir werden immer wieder vertröstet, ja, das erzähle ich dir später, irgendwann mal später. Also ich bin halt neugierig, wie unser Sidekick in die Stadt gekommen ist, weil auch noch gesagt wird, dass Matthias, glaube ich, war, die Alton an AZ verwiesen hat, als der irgendwie kurz davor war, zusammenzubrechen oder sowas. So, irgendwie so ähnlich wurde es gesagt. Also es sind so zum Anfang des Spiels auch noch sehr, sehr viele offene Fragen. Warum sind wir hier? Warum ist Alton oder Zita hier? Wen sucht Mathieu? Und überhaupt so, und halt das, was du eben gesagt hast mit diesen ganzen mutmaßlichen Team Flair, ehemaligen Mitgliedern oder wie auch immer man die bezeichnen mag. Also das ist sehr, sehr viel. Und wir bekommen, finde ich, auch sehr, sehr viel Aufgaben, weil wir haben ja das ZA Royal, was wir machen. Wir haben die Forschung von Magnolia, die wir machen. Jetzt sind wir auch noch in der Detektei angestellt, was dann die Nebenmissionen sind. Also die tauchen richtig bei den Nebenmissionen auf. Alles, was von Magnolia ist, das sind nochmal extra Aufgaben. Da gibt es einen extra Reiter in den Optionen für. Wir bekommen auch irgendwo im Laufe dieser ganzen Geschichte hier nochmal noch irgendwelche anderen Items, die wir sammeln und tauschen können. Nicht nur diese komischen Schrauben, sondern auch noch andere Sachen. Wir sammeln ja jetzt auch diese Megakristalle etc. Also ich finde das schon viel. Ja, es ist auf jeden Fall gut zu tun in dem Spiel. Es ist gut zu tun, aber halt auch die Aufgaben, die uns Mathieu jetzt gibt, das sind erstmal drei Aufgaben testweise. Wir haben einmal diese Friedhofsgeschichte, ne? Da ging es dann darum, was war das, ein Ring, ne? Einen verschwundenen Ring zu finden, und ein Zubiris hatte den, und das Zubiris muss dann besiegt werden. Was war die andere Aufgabe? Genau, ein Pikachu, also die Prämisse war, oh, ich habe, also der NPC sagt, oh, ich habe einen Donnerstein und möchte diesen Donnerstein nutzen, und das wäre ganz cool. Am besten eignet sich hier ein Pikachu. Fangen wir mal ein Pikachu. Natürlich, weil wir halt durch die ganzen Wildzonen vorher durchgelatscht sind und da ordentlich gefangen haben, hatten wir beide halt auch schon ein Pikachu und haben das dann getauscht gegen einen Scaraborn, was auch ganz cool ist. Corny, glaube ich, war der Name, ne? Scaraborn namens Corny. Finde ich aber cool, ne? Ich mag Scaraborn sehr, sehr gerne. Vor allem, weil Scaraborn halt auch eine Mega-Entwicklung hat, ne? Was heißt, wir haben da auch schon mal mit dem Trasler, was wir eingelöst haben, was dann später zum Gardevoir wird, und dann dem Tier und mutmaßlich unserem Starter-Pokémon halt schon drei Pokémon, die Mega-Entwicklung machen könnten, was schon sehr, sehr cool ist. Und die dritte Aufgabe, da hast du dich ja wahrscheinlich am allermeisten drüber geärgert. Du als Person, die mir in den Ohren liegt, ach, was ist denn Legenden Arceus für ein fürchterliches Spiel? Da wird man von diesen fürchterlichen Pokémon unter Stress und Druck gesetzt, die die roten Augen haben. Diese großen, bösen Alpha-Elite-Pokémon, alter Falter, bloß weg mit diesem Viechzeug. Das macht Stress, das macht Druck, das macht Angst. Und dann haben wir hier quasi die fleischgewordenen Legenden Arceus-Referenz in diesem Spiel auf, auf genau das. Es war der Horror. Das kann doch nicht wahr sein. Da taucht tatsächlich wieder so ein Viech auf. In dem Fall war es jetzt ein Skoppel mit roten Augen. Wer hätte es gedacht? Und der Typ, der uns die Aufgabe gegeben hat, beziehungsweise der Typ, der das, der die Detektei, warum auch immer man da eine Detektei für beauftragt, aber ist auch egal, spricht im Nachhinein, wenn man das Pokémon besiegt hat, man kann es übrigens auch fangen, auch von diesen Elite-Pokémon, oder dass sie halt als Elite-Pokémon bezeichnet wurden und von allen gefürchtet wurden. Ja, hier von mir, ich bin ein ganz großer Angsthase, aber das nur so nebenbei. Es ist einfach grässlich, ich will diese Viecher nicht. Geht weg! Aber ja, da mussten wir leider durch. Ich bin zum Glück ganz gut durchgekommen mit meinem Scaraborn, und ja, danach musste ich erstmal eine Pause machen. Ja, ach, wie gesagt, aber ich fand die Aufgaben ganz cool und ganz geckig und ganz witzig. Und danach, ne, da ploppen dann halt auch so diese Aufgaben auf der Map auf. Also es gibt halt wirklich super viel zu tun und nach, ne, wir sind ja immer noch, gefühlt haben wir schon super viel gemacht, erlebt in dem Spiel, aber sind noch ganz am Anfang, eben aufgrund der Art und Weise, wie fragmentiert das Spiel funktioniert und wie es aufgebaut ist. Und ne, wir schalten gefühlt nach und nach mehr und mehr Dinge frei, die man machen kann, die optional sind, Nebenmissionen und so weiter und so fort. Finde ich eigentlich ganz cool, auch hier mit den Pokédex-Sachen und so weiter. Ich fange auch super viel, ein paar Pokémon haben sich auch schon entwickelt bei mir. Der Entwicklungsscreen, den finde ich auch ganz, ganz knallig, wobei er nicht so cool ist wie der aus Legenden Arceus. Aber in puncto Entwicklungen und auch in puncto Attackenmanagement muss ich ehrlich gesagt gestehen, dass ich da sehr, sehr positiv überrascht bin, dass man sich hier wirklich, dass man nicht das Rad neu erfindet, sondern wirklich genau das macht, was Legenden Arceus sehr, sehr gut und souverän vorgemacht hat. Dass man nicht zwingend diese Entwicklung forciert hat, die dann passiert, sondern dass man optional sich entscheiden kann, okay, das Pokémon kann sich entwickeln, will ich es entwickeln lassen. Ne, falls man ein Pokémon aus irgendwelchen Gründen nicht entwickeln möchte, wird man nicht mit jedem Level-Up dazu genötigt, den B-Knopf diese Sequenz abzubrechen. Da hat man sich wirklich einfach eins zu eins die Sachen genommen, die in Legenden Arceus schon fantastisch waren. Und das ist genauso fantastisch hier in diesem Spiel. Ja, das finde ich auch richtig gut. Also das sind so ein bisschen, wie sagt man, Quality of Life? Genau, so Quality of Life Changes, die wir ja auch vielleicht, also vielleicht sind es auch Dinge, die, an die man nicht unbedingt gedacht hat, dass man sie vielleicht gebrauchen könnte oder zumindest nicht in dieser Art und Weise, aber die es halt jetzt gibt, die auch gerne weiter bestehen bleiben können jetzt so für die Zukunft und ja, die eben jetzt auch richtig gut sind, ne? Aber ich habe ein bisschen Angst, dass das, also ne, dadurch, dass Legenden Arceus das etabliert hatte und Karmesin Purpur das wieder rückgängig gemacht hat, habe ich ein bisschen die Angst, dass das Features sind, die nur den Legendenspielen vorbehalten sind. Aber wenn, Hauptsache diese Features werden nicht fallen gelassen, nicht komplett fallen gelassen, ist es absolut großartig. Absolut Quality of Life Changes, genauso wie du sagtest. Und dann hatten wir halt die nächste Nachtsequenz schon. Oder gab es noch dazwischen was? Erstmal wollte ich noch sagen, dass wir es auch endlich mal geschafft haben zwischendurch, gerade wo wir jetzt die Missionen gemacht haben für die Detektei, dass wir nicht gegen unsichtbare Wände gelaufen sind und uns ein bisschen freier in der Stadt bewegen konnten. Ich konnte auch endlich Boutiquen besuchen. Und was ich nicht ganz verstehe, ist, es gibt so quasi Einkaufszentren, also so größere Höfe, sag ich mal, so wie so ein Innenhof, wo halt mehrere Läden sind. Wir waren jetzt bei einem, da war ein Friseur. Und ich weiß, ich habe es nicht gezählt, aber so 5 oder 6 Bekleidungsgeschäfte. Das Ding ist aber, man bekommt theoretisch in fast jedem Bekleidungsgeschäft alle Bekleidungsmöglichkeiten, also von Hut bis zu den Schuhen. Aber es sind halt überall immer andere Dinge. Also manchmal bekommt man 3 Oberteile und einen Hut und ein paar Handschuhe. Manchmal bekommt man ein paar Schuhe, eine Hose und Oberteile und immer auch andere. Das verstehe ich irgendwie nicht. Also dann hätten sie auch das wie bei Karmesin Purpur machen können. Hier kriege ich meine Schuhe, hier kriege ich meine Oberteile, hier kriege ich meine Hosen. Keine Ahnung, aber ist auch wurscht. Ich habe es jedenfalls gleich genutzt und mich umgestylt und ich bin noch nicht zufrieden. Aber ich bin sowieso jemand, der das immer wieder mal neu sich da so stylt, auch mit der Frisur und so. Aber ja, man konnte endlich mal ein bisschen rumgucken, auch hier und da mal auf das ein oder andere Dach steigen, sich mal mit ein paar Pokémon so außerhalb der Wildzonen, ich muss noch lernen, dass das so heißt, sich befassen sozusagen, noch ein paar hier und da Kristalle einsammeln und mit ein paar NPCs sprechen. Genau, und als wir dann davon genug hatten, ging es erstmal wieder zurück zur Detektei, um quasi Bericht zu erstatten und uns anzuhören, was Matthias sozusagen hat. Wir haben, glaube ich, erstmal auch ein Lob bekommen. Und dann kriegen wir halt die Mega-Entwicklung vorgestellt. Ja, genau, ja. Genau, und wir gehen dann halt nach draußen, müssen erstmal gegen Mattia kämpfen. Allerdings setzt sie nur ihr Voltilam ein. Ist also ein relativ guter Kampf, den man halt schnell über die Bühne bringen kann, sag ich mal. Genau, und dann hat sie ja dieses Voltilam und da kommt halt dieses Gespräch, dass sie eben eins zu Ampharos weiterentwickelt hat. Und dann macht sie mit ihrem Sue, das haben wir ja in der letzten Folge dann schon angesprochen auch, wo sie ja so auf Brustbeinhöhe so diesen Megastein hat, entwickelt sie halt Ampharos oder mega entwickelt sie Ampharos und zeigt uns das halt. Ja, und damit ist dann unsere Hauptmission Nummer 5 auch abgeschlossen, die Stadt zu Füßen des Prismaturms. Genau, und dann geht es halt darum, dass wir den nächsten Rang aufsteigen. Ja, genau. Also die nächste Nachtsitzung. Es macht schon Bock, tatsächlich. Also ich habe halt echt gemerkt, dass mir dass das Kampfsystem wirklich richtig spaßig ist. Es ist wirklich total logisch weitergedacht aus Legenden Arceus. Ich wünschte mir im Nachhinein, Legenden Arceus hätte dieses Kampfsystem, weil es noch mal mehr dynamisch ist. Ne? Legenden Arceus war ja schon dynamisch, ja, aber hatte halt auch noch diese rundenbasierte Komponente. Und das hier ist wirklich die Revolution, die vollendete Revolution. Das muss man auch so sagen, die vollendete Revolution der Kampfmechanik innerhalb von Pokémon-Legenden. Was im Kontext ja dieser ZA-Royal-Turniergeschichte nachts interessant ist, ist, dass auch im Hintergrund so ein Timer läuft, was die Tageszeit angeht. Das war uns beiden so aktiv nicht bewusst, aber da haben wir es dann wirklich gemerkt, dass dann auch so diese Meldungen kommen, okay, die Sonne geht bald unter und oh, jetzt geht sie tatsächlich gleich unter. Und wenn die Sonne untergegangen ist, dann egal wo man ist, man wird dann quasi in diese Phase des Turniers hinein gebracht. Unabhängig davon, ne, wahrscheinlich auch deswegen diese Meldungen, dass man sich dann darauf vorbereiten kann, dass dann nicht irgendwie was Großes anderes passiert und so. Ich bin mal gespannt, wie sich das denn über das Spiel hinweg verhält. Ob denn wirklich alles sklavisch diesem Tag-Nacht-Wechsel unterliegt und vor allem, wenn die Story hergibt, dass das Turnier beendet wurde, was dann passiert. Auch hinsichtlich dessen, dieser ganzen Buchstaben, ne? Wir sind ja jetzt jetzt inzwischen bei Rang X, vorher waren wir bei Rang Y. Es sind ja schon eine Menge Buchstaben und wenn wir uns vorstellen, dass das jetzt weiter und weiter und weiter so in der Hauptstory durchgeht, ich habe mal die Vermutung, dass die Hauptstory irgendwann von diesem Turnier abweicht, weil das wäre dann schon, dann sitzen wir noch bis nächste Woche hier so und casten durch und spielen durch, ne, in verschiedenen Sequenzen. Ich glaube nicht, dass das volle Turnier Teil der Hauptstory ist, sondern nur halt einfach ein Vehikel der Hauptstory bis zu einem gewissen Punkt. Ich würde auch gerne mal wissen, aber ich habe ehrlich gesagt keinen Bock aus diesem Grund, das auszuprobieren, wenn man halt diesen Nachtrhythmus halt einfach nicht mitnimmt. Also wenn man halt nicht sich sein Ticket da spielt, um den nächsten Rang dann, also um den nächsten herauszufordern, um auf den nächsten Rang zu kommen und so, weil, also, ja, also bis jetzt bleibt uns ja theoretisch nichts anderes übrig, weil es eben immer die Hauptmissionen sind. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das so weitergeht. Und das ist schon. Also ich hatte jetzt bei diesem Kampf auf Rang X auch schon sehr Schwierigkeiten. Ich habe wirklich mit einem letzten Pokémon und einem wirklich nur noch paar KP da diesen Kampf gewonnen. Obwohl sie, glaube ich, gar nicht viele Pokémon hatte. Ich glaube, 3 Stück nur oder so. Wir müssen uns, glaube ich, überraschen lassen. Ich meine, wenn das jedes Mal mit zur Hauptmission gehört, dann bleibt uns ja gar nichts anderes übrig. Ja, mal schauen. Mal schauen, wie sich das weiter noch ergibt. Ich hatte an der Stelle, also ich hatte wirklich viel Spaß damit. Wirklich knifflig war das Kampfgeschehen hier in diesem Part meiner Ansicht nach nicht. Aber ich glaube, das hängt auch damit zu tun, dass meine Pokémon halt ein paar Level mehr hatten. Dadurch, dass ich sehr, sehr inflationär in den Wildarealen, in den Wildsektoren Pokémon gefangen hatte. Massenhaft, um eben diese Magnolia-Quests parallel zu machen. Von daher glaube ich schon, dass das halt auch, dass die Level meiner Pokémon hier schon ein ausschlaggebender Faktor sind. Dann, wie gesagt, wir hatten diesen Kampf jetzt gemacht. Dieses obligatorische, okay, ne, wir sind dann beisammen, so als Team, ne, da gibt's nochmal so ein Geplänkel mit, oh Gott, wie hieß er? Jeremy Pascal? Wie hieß er? Kaelin, genau. Wie komme ich auf Jeremy Pascal? Duno, glaube ich, ne? Genau. Ich weiß es nicht. Duplo. Lego und Duplo. Die heißen jetzt Lego und Duplo. Nein, nicht. Die heißen Lego und Duplo. Kleine Blobby. Ja, der kleine Kuckmann hat uns aus der Ecke noch beobachtet. Der hat sich ja zum Hotel eingenistet, der wohnt jetzt da und beobachtet uns heimlich, wahrscheinlich auch, wenn wir schlafen. Nee, auf jeden Fall ist dann so eine Szene gestartet direkt, also wie gesagt, ne? Ich dachte eigentlich, dass es so ist wie beim letzten Mal, dass man dann seine paar Schritte aus dem Zimmer rausgeht, dann Punkt hat zum Speichern. Hoffen wir mal das Beste jetzt für unser weiteres Abenteuer. Ich bin mal sehr gespannt, wie es weitergeht, ne? Wir sind ja quasi mitten in der Cutscene. Ja, wie ist so aktuell deine Perspektive? Also mir persönlich macht das Spiel Bock. Ich hoffe dir auch. Also ich bin durch dieses blöde Viech, Skoppel mit den roten Augen, jetzt sehr ins Schwitzen gekommen und eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr, weil ich will nicht nochmal auf so ein Viech treffen, aber irgendwie habe ich auch schon Bock, weil ich mag das, meine Endivia so laufen zu lassen, das kann man nämlich immer schön machen und dann macht es immer so blub, blub, blub, blub, blub, blub, blub, blub. Es ist so ganz leise, aber richtig süß und ich will auch die ganzen anderen Sachen halt noch miterleben, die man machen kann, diese komischen Schrauben, was auch immer es damit auf sich hat, zu sammeln. Ich bin gespannt, ob wir diese, wie hieß sie noch, Cayenne oder irgendwie sowas, ob wir die noch treffen, wie das Canary oder so, ist auch egal, jedenfalls die. Und auch, was es mit dieser Personensuche von unserem Sidekick da zu tun hat. Also dieser Wissensdurst und diese Fragen beantwortet zu bekommen, ist halt einfach doch zu groß als diese Angst vor diesen blöden Viechern mit den roten Augen. Ich frage mich auch vor allem, an welchem, also ob wir jetzt schon an dem Punkt sind, wo wir relativ frei uns durch die Stadt bewegen können, ohne auf weitere große unsichtbare Wände zu stoßen. Da bin ich mal sehr gespannt, weil bisher so, ne, wir folgen ja grob so diesem Radius an dem, was uns die Story vorgibt. In eine komplett andere, diametral entgegengesetzte Ecke sind wir noch nicht gegangen. Mir fällt gerade noch auf, wir sind random in so einen Sushi-Laden reingegangen, wo ein Kampffeld ist. Das ist also so eine Sushi-Bar. Mal gucken, was es damit auf sich hat. Ich würde sagen, jetzt bin ich in so einem Thomas-Gottschalk-Modus. Ich würde sagen, top, die Wette gilt. Herr Kunze aus Hamm wettet, dass er 7 Bockwürste hintereinander. Okay, dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Tagebuch-Episode. Bis dann.